Moin Wrestling Fans, ihr hört Axel Dieter Junior und ihr hört Wrestling Replay. Hallo und herzlich willkommen zu Wrestling Replay. Es ist Samstag, der 22. Juni 2013. Gestern wurden wir ein Jahr alt und heute haben wir uns einmal mehr in den Wrestling Replay Aufnahmestudios versammelt. Doch am heutigen Tage geht es nicht um irgendwelche Wrestling-Shows. Nein, heute präsentieren wir ein Interview für euch. Aber zuallererst möchte ich meinen Kollegen in diesem Podcast begrüßen, den Leon. Hallo Leon. Ja, hallo Kleise, ich freue mich, dass ich auch hier mit dabei sein kann bei unserem ersten Interview. Von daher würde ich sagen, stell doch mal unseren Gast vor. Ja, genau das mache ich jetzt, denn ich komme jetzt zu unserem Gast. Er ist der Sohn von Axel Dieter und zudem Teil des Tag-Teams Hot & Spicy zusammen mit Damac. Ich freue mich sehr, ihn bei Wrestling Replay begrüßen zu dürfen. Es ist Axel Dieter Junior. Hallo Axel. Moin Kleise, freue mich auf jeden Fall auch sehr dabei zu sein. Geht's dir gut? Ja, alles gut soweit, alles schön, Wetter sieht ganz gut aus draußen, ja. da ist alles in Ordnung und ja, alles gut. Bei dir auch alles gut, herzlichen Glückwunsch nachträglich übrigens gerade. Ja, vielen Dank. Ja, mir geht's auch gut, bei uns in Köln ist auch gutes Wetter. Und sehr schön. Ja, ist ja auch Wochenende. Ja, wenn bei uns in Hamburg schon gutes Wetter ist, dann ist eigentlich überall gutes Wetter. So kann man das eigentlich sagen, ja. Ja, das ist leider so. Ja. Na gut, starten wir doch mal direkt mit der ersten Frage. Ja. Nämlich, war es schon immer dein Wunsch, ein Wrestler zu werden oder wie sahen deine ersten Wunschberufe aus und wie kam es schlussendlich zu deiner Entscheidung? Definitiv, auf jeden Fall. Also von den allerersten Jahren an schon immer Wrestler, Catcher. Für mich war es ja eher Catcher immer. Ich bin ja eher mit Catchen so ein bisschen aufgewachsen. Und klar, dadurch, dass ich das so in die Wiege gelegt bekommen habe, dieses Ganze auch nicht nur jetzt irgendwie Wrestling-mäßig, sondern allgemein die ganze Art, wie ich aufgezogen wurde, auch hatte immer irgendwie was mit Ringkampf zu tun. Und für mich war eigentlich immer ganz klar, dass ich definitiv irgendwie auf jeden Fall catchen möchte. Habe das auch als kleiner Junge, wie gesagt, schon immer betont. Habe angefangen mit 9 Jahren zu boxen, habe das relativ erfolgreich gemacht, 4 Jahre lang, war norddeutscher Meister und das lief eigentlich auch ganz gut, aber es war halt niemals Ringkampf für mich. Ne? Es war halt Boxen und damals war es leider eben nicht möglich. In Itzehoe habe ich damals gewohnt, in Schleswig-Holstein. Und es war für mich einfach so nicht möglich, in einen Amateurringerverein da irgendwo in der Nähe zu gehen, weil es halt keinen gab einfach. Ne? Und deswegen habe ich eben mit Boxen angefangen. Und nachdem wir nach Hannover gezogen sind mit meiner Familie, war dann natürlich dann die Möglichkeit da. Und da habe ich dann erstmal 2 Jahre Amateurring, im Amateurringerverein in Hannover, angefangen, das war halt genau mein Ding, das Ganze von der Pike auf lernen, von Anfang an die Basics lernen vom Amateurring, das war eben genau das, was ich wollte, das habe ich auch wirklich sehr genossen und habe dann schlussendlich dank Ecki Eckstein und der EWP ja, die ersten Schritte im Wrestling-Ring quasi machen können, anfangs mit meinem Vater noch sehr viel. Später dann auch mit Ecki und Leon van Gasserem. Wie gesagt, da bin ich heute noch sehr dankbar, dass sie das damals möglich gemacht haben. Waren wir in so einer alten Halle mit dem Ring und vorher aufgebaut, nachher abgebaut und so. Und das war halt echt so, ja, richtig, richtig der Anfang halt, so wie man es auch lernen sollte, finde ich. Irgendwie. Und war sehr cool, bis ich dann halt selber irgendwann, nachdem ich ein Jahr gependelt bin zwischen Hannover und Hamburg, weil ich dann eben beim NFC war, bin ich dann halt schlussendlich auch hierher gezogen. Ja, und habe dann halt auch nach einem Jahr Training bei Carsten meinen ersten Profikampf bestreiten dürfen gegen Maxer. Okay, und was hat deine Familie dazu gesagt, als du ihnen erzählt hast, dass du Wrestler werden möchtest? Ja, also ich gehe mal davon aus, so gerade zu Anfang ist es natürlich so, wie jeder eigentlich reagiert. Ja, na klar, du bist Wrestler und dies und das, ist in Ordnung, aber dadurch, dass ich, wie gesagt, wirklich damit aufgewachsen bin, meine Mutter das ja nie anders kannte. Meine Mutter hat meinen Vater mit 18 Jahren geheiratet, Abitur abgebrochen und nach Amerika gezogen. Und dann, ne, das war damals halt alles anders. Und sie war halt, wie gesagt, das war ihr Mann und sie kennt das so. Sie kennt, sie war 22 Jahre, glaube ich, verheiratet und kennt das nicht anders. Meine Geschwister sind genauso damit aufgewachsen. Klar, hat bestimmt meine Mutter Angst da um mich, dass einige Sachen, hat auch Mama mal gesagt, Mensch, ich weiß nicht, ob du dafür gemacht bist und dies und das. Und naja, aber wirklich jetzt, sie haben es immer unterstützt, auf jeden Fall, sowohl meine Mutter als auch mein Vater. Natürlich, mein Vater, selbstverständlich, ganz klar, hat mich dann natürlich auch geprägt. Mit allem, was mit Ringkampf zu tun hat, weiß ich von ihm eigentlich, oder sehr, sehr, sehr vieles. Und nee, also ich wurde da von meiner Familie auf jeden Fall immer unterstützt, diesbezüglich. Okay. Ja, da du deinen Vater schon angesprochen hast, Axel Dieter, dein Vater, den du in deinen Promos früher auch immer als den besten Wrestler nach dem Zweiten Weltkrieg betitelt hast, war ja ebenfalls Wrestler. Siehst du ihn als dein sportliches Vorbild oder wen siehst du da an? Auf jeden Fall, definitiv. Na klar, es ist natürlich sehr schwierig, das heutige Geschäft mit dem damaligen zu vergleichen. Das ist in vielen Hinsichten schwierig. Wo ich jetzt gar nicht sagen will, besser oder schlechter, aber einfach sehr schwierig, weil es sehr unterschiedlich ist. Und ich, natürlich, so oder so ist mein Vater natürlich mein großes Idol, das ist ganz klar. Auch einfach auch von der Einstellung, von der Lebenseinstellung, man muss sich einfach so vorstellen, mein Vater war 32 Jahre aktiv als Profi, hat sein Geld damit verdient. Es gab in seinem Leben einfach immer nur Ringkampf. Es gab nur Ringkampf. Er war 5-mal verheiratet, immer wegen dem Ringkampf, weil Ringkampf halt immer Priorität Nummer 1 war und überall auf der Welt gekämpft. Und das sind halt so Dinge, die ich auch sehr gerne haben würde. Wenn mich jemand halt fragt, was mein Ziel ist im Ringkampf, ich würd nicht sagen, ich will unbedingt in die WWE kommen. Das würde ich niemals sagen. Weil ich eigentlich auch so rein vom Stil her anders orientiert bin als allgemein meistens der amerikanische Markt, allgemein der ganzen Geschichte schon, auch wenn man 20, 30 Jahre zurückgeht. Und deswegen muss ich sagen, na klar, mein Vater ist auf jeden Fall mein ganz großes Idol, hundertprozentig, wegen der Lebenseinstellung, auch wegen dem Ringkampf, so oder so. Aber natürlich sollte jeder Wrestler gerade, ich sage immer, man hat niemals ausgelernt und so viele Einflüsse wie möglich einfach nur bekommen. Deswegen ist zum Beispiel die WXW einfach großartig, weil man halt so viele Einflüsse mitbekommt, so viel allein schon mit den Augen quasi stehen kann an Ideen und echt inspiriert wird, weil halt großartige Worker da einfach antreten und regelmäßig dabei sind. Und ja, man ist auf jeden Fall mit von anderen Leuten an deren Einflüsse irgendwie, wo man sich, wie soll ich sagen, mehr Gedanken drüber macht. Ich gucke mir natürlich die Filme von meinem Vater an und finde das auch großartig und habe da auch sehr viel übernommen von natürlich, aber trotzdem sollte es meiner Meinung nach immer jemanden geben, ja, an dem man, das heißt orientiert, aber von dem man sich irgendwie inspirieren lässt. Das ist halt immer so eine wichtige Eigenschaft. Wie gesagt, man lernt nie aus und man sollte niemals damit aufhören, sich irgendwie von anderen auch inspirieren zu lassen. Okay, ja, bevor du im Jahre 2008 deine Wrestling-Karriere gestartet hast, warst du 2006 als Ringrichter tätig. hattest du ja. Mit dieser Tätigkeit die Absicht, dich langsam zum Wrestler hinzuarbeiten oder was waren die Gründe für das Engagement des Referees? Ja, also das Ding ist einfach, dass damals war halt zweimal, es war einmal dann, also jeweils EWP in Hannover und es war einmal in so einem Park, Outdoor-Park, wo man auch mit Quads und so rumrasen konnte. So ein riesiges Ding, da stand halt ein Ring drin und weiß ich noch ganz genau, Thunder gegen Ecky Eckstein war das. Und das war für mich einfach auch, mein Vater hat gesagt, mach das, ist in Ordnung, dies und das. Ich war ja noch relativ jung, hab Amateurring gemacht und weißt du, es hat auch so ein bisschen was zu tun, wie ich vorhin schon leicht angesprochen habe, mit so diesem Weg, den man irgendwie, man sollte alles mal gemacht haben. Weißt du, ich habe schon mal im anderen Interview gesagt, ich habe auch unterm Ring gepennt und so. Weißt du, das sind so Sachen, ich habe den Ring abgebaut, so eine Geschichte, das sind Sachen, die man einfach mitnehmen sollte als Wrestler oder machen sollte als Wrestler. Einfach um das Ganze, wie gesagt, von der Pike auf zu lernen. So. Und Ringrichter war natürlich cool für mich, dass ich da mit den erfahrenen Workern im Ring stehen konnte und halt als Ringrichter ging. Das war großartig. Dann war ich noch einmal bei dem Steintor-Festival. Da habe ich 2 Matches, glaube ich, sogar gemacht. Ich habe sogar Geld bekommen von IT. Also da kann ich kann mich überhaupt gar nicht beschweren. Ich bin da sehr, sehr froh drüber, dass ich da dabei sein durfte und hat mir Spaß gemacht damals auch, auf jeden Fall, hundertprozentig. Es war natürlich nie so, dass ich gesagt habe, ich möchte Ringrichter werden, das ist klar, aber Ja, war auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Aktion, dass ich das machen konnte und natürlich sehr lustig heutzutage, wenn man sich das anguckt, Ja, auf ne? jeden Fall. So zurückblickend. Hegst du hinter den Kulissen, also Backstage, auch Freundschaften und mit wem? Und dementsprechend möchte ich auch gerne wissen, wie dein privates Verhältnis zu der Mac ist. Okay, also erste Frage, natürlich, definitiv. Auf jeden Fall Freundschaften, gerade im Wrestling, weil halt Wrestling auch gerade für mich halt nicht irgendwie was ist, was ich hobbymäßig mache oder so. Es ist halt für mich wirklich das, was ich machen möchte unbedingt, egal was geht. Und da hat man natürlich dann auch Freundschaften, gerade weil man halt wahrscheinlich, also für mich ist es so, die beste Zeit eigentlich seines Lebens hat, wenn man wrestlingmäßig unterwegs ist, egal ob das auf Roadtrips ist, Backstage ist, in den Lockerrooms oder wie auch immer. Und ich habe, also, möchtest du Namen hören wahrscheinlich, ne? Ja, gerne. Ja, also natürlich, Mac ist mein allgemein privat, wrestling-technisch mein bester Freund, so oder so. Ich habe damals, ich weiß nicht, ob du einen Pierre Le Presti noch kennst, einen Michael Knight, mit dem wir auf jeden Fall sehr verbunden waren. Ich habe gerade auch bei der WXW, ich finde allgemein bei der WXW ist unglaublich sympathisch alles. Carsten Kretschmer natürlich, der mich eine lange Zeit ja auch sehr unterstützt hat, was das Wrestling-Technische angeht, weiterzukommen und auch hier und da mal Auslandserfahrungen in Dänemark und so. Das war alles cool. Leute, die ich sehr schätze, zum Beispiel, ein Big Van Walter auf jeden Fall, absolut großartiger Arbeiter meiner Meinung nach, kann sich meiner Meinung nach, wie gesagt, mit den Top 10 locker messen in Europa. Großartiger Arbeiter. Ja, ist immer schwierig, so das so auch so zu sagen, vor allem, wenn die das dann hören, denken die. nee, ja, ich finde viele Leute unglaublich sympathisch. Freundschaft ist halt immer so eine Sache, ne? Aber ich freue mich über alle Leute. Ich freue mich über einen Taz, ich freue mich über einen Jakobi, wenn ich ihn sehe. Ich freue mich über einen Felix Kohlenberg, ich freue mich über einen, über alle im WXW Locker Room eigentlich. Ich freue mich auch, wenn ich einen Carson Beck sehe oder wenn ich einen Michael Isotov sehe, einen Sascha Kehl. Also ich habe eigentlich kaum Worker, mit denen ich mich, über die ich mich nicht freue, wenn sie da sind. Also ich bin halt, wie gesagt, jemand, der das alles sehr, sehr genießt. So, und gerade mit Jungs auch hier aus Hamburg, Michael Schenkenberg, ein sehr guter Junge, der meiner Meinung nach echt was reißen kann, sehr talentiert ist, sehr gut vorankommt. Maxi Schneider aus Hannover, Leon van Gasteren definitiv. Eine Schande, dass ich den nicht früher genannt habe. Auch gerade eine Schande merke ich Michael Kovac auf jeden Fall. Michael Kovac ist für mich der absolute Gott. Er ist großartig in jederlei Hinsicht. Ja, also Chris Cohen, auch gerade aus Österreich, unsere österreichischen Jungs. Wir sind wirklich, ja, wir genießen das sehr und haben wirklich Interesse daran, so oft wie möglich mit allen möglichen Kollegen aus jedem Land irgendwie Kontakt zu haben. Aber so, wenn du sagst, persönlich und Kontakt, einfach auch wegen der Nähe, ist auf jeden Fall Mac so oder so. Auch in Schenkenberg auf jeden Fall. Privat, wie gesagt, viel mit einem Michael Kovac und ja, den WXW-Jungs und sowas. Okay. Ja, und Mac, zweite Frage mit Mac. Wie gesagt, er ist mein Tag-Team-Partner. Ist einfach eine sehr spezielle Beziehung bei uns. Wir sind oft schon aufgefallen, so ein bisschen altes Ehepaar, weil wir einfach, egal was bei uns passiert, ist immer im Endeffekt alles cool und die Chemie stimmt perfekt in jederlei Hinsicht. Es ist alles gut. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich die Chance habe, mit ihm auch zu zeigen, was wir können und was wir vorhaben. Und wie gesagt, gerade in letzter Zeit viel bei der WXW, worauf wir auch echt sehr stolz sind. Okay. Ja, und ich glaube, als du gerade den Namen Carsten Beck kurz erwähnt hast, da hat der Leon sich ganz besonders gefreut. Ja, richtig. Ja. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil Carsten Beck ist ja mein absoluter Liebling. Kann ich Mag verstehen. jetzt. Ja, echt. Ich höre Ja, immer so. Carsten. Nee, kann ich absolut verstehen. Carsten ist jemand, der nicht unbedingt von Geburt an mit dem größten Wrestling-Talent gesegnet ist, sage ich jetzt einfach mal, ohne zu sagen, dass das eher ein anderer jetzt ist oder abwerten oder wie auch immer. Aber der Junge hat sich innerhalb von ein paar Jahren wirklich den Arsch aufgerissen, hat wirklich gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet, viel gelernt. Also meiner Meinung nach, also ich habe großen Respekt vor Carsten Beck. Mich wenn ich mir Kämpfe mit ihm anschaue, unterhält er unglaublich. Wenn ich mit ihm im Ring stehe, ist er natürlich ein sehr unangenehmer Gegner. Aber auf jeden Fall, Carson Beck, kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man ihn mag, weil gerade auch bei den Fans bestimmt, gerade bei der WXW schon so eine Art Hassliebe, ähnlich wie sie auch bei Tommy End besteht. Einfach, ist eine großartige Sache, deswegen. Carson Beck kann ich auf jeden Fall verstehen. Ja, belogen, betrogen und benutzt kann man dazu. Belogen, betrogen. Großartig, ja. Auch das T-Shirt übrigens. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich habe dieses T-Shirt sehr gefeiert. Ich hab's schon im Schrank hängen. Vorbildlich. Unterschrieben sogar. Hast du das von dem Spicy-Shirt auch im Schrank hängen? Habt ihr eins? Ja, kommt demnächst. Sehr schön, dass du es ansprichst. Kommt demnächst. Also wir haben es, aber es liegt noch nicht da. Ja, hole ich mir doch direkt mit rein und wenn wir dann das nächste Mal in Oberhausen sind, würde ich sagen, unterschreiben, ne? Sehr gut. Ich werde mir das dann bei der Triangle League holen. Sehr gut. Sehr gut. Aber du hast eben ja schon die WWE angesprochen, deswegen meine nächste Frage, hattest oder hast du das Verlangen danach später einmal bei den großen Ligen in Amerika, wie zum Beispiel der WWE oder TNA Wrestling, in den Ring zu steigen? Um ehrlich zu sein, das habe ich noch nie eigentlich öffentlich gesagt, aber eigentlich hatte ich schon mal die Möglichkeit für ein Tryout in Berlin. Das war dadurch, dass ich in Bremen jemanden getroffen habe als Fan, den ich noch nicht kannte, kennengelernt habe, der sehr eng mit Mr. Finlay sehr eng mit ihm ist und dadurch einen Kontakt hergestellt hat und Finlay ja mein Vater sehr gut kennt aus damaligen Zeiten und damals ja auch noch gegeneinander gerungen haben. Und, hat er mir das angeboten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt anderes Booking, schon lange zugesagt und wusste genau, wenn ich das jetzt da so nicht mache, werde ich das da in Zukunft auch so nicht mehr arbeiten können, gehe ich mal von aus und habe einfach in dem Sinne, weil ich auch immer eine sehr realistische, meiner Meinung nach, Ansicht so hatte, gesagt, ich würde es lieber einfach dann probieren oder wie auch immer da ein Tryout machen, was heißt probieren, aber ich würde da einfach ein Tryout machen, wenn ich von mir sagen kann, ich bin bereit dafür, weißt du? Ich kann mir, wenn ich mir selber mich vom, wenn ich mit mir noch nicht zufrieden bin, guck mal, ich bin jemand, ich kann mir meine eigenen Kämpfe, kann ich kein einziges dir sagen, wo ich sage, das finde ich gut, das finde ich echt gut. Kein einziges, weil ich jemand bin, der wirklich immer irgendeine Bewegung oder irgendwas denkt, na, das war jetzt das Link. Also, weißt du, das ist bei mir immer, wenn ich online Sachen von mir selbst hier, hochgeladen werden, mit Ausnahme jetzt von Shotgun, das ist eh ein sehr geiles Format, aber so ähnliche Kämpfe von, weiß nicht, von 4 Jahren oder so, das sehe, das ist immer so, ich weiß nicht, das gefällt mir nicht so gut. Weil ich halt, wie gesagt, da sehr versuche, da bin ich ein bisschen perfektionistisch veranlagt, glaube ich. Okay. Aber, so ist das. Na gut, das ist ja auch eher positiv, wenn man seine Fehler schon entdecken kann. Eben, ja, und wie gesagt, wenn ich selber sage, dass das mit der WWE gerade ist, nur die größte Promotion überhaupt, die es gibt. Ich habe mich sehr bedankt bei ihm, habe ihm geschrieben, das ist eine große Ehre und dies und das und dass das leider nicht klappt und dass ich mich sehr freuen würde, in Zukunft irgendwie dann nochmal irgendwas, aber es war sehr wichtig für mich, dass ich das andere Booking wahrnehmen konnte. Und dadurch, dass Finlay auch einen guten Kontakt zu diesen Promotern hat, wo ich das andere Booking hatte, hat er es mir auch, hoffe ich mal, verziehen. Ja, als er in Hannover war, war ich ja auch da und wir haben es quasi später mehr oder weniger begossen. Eigentlich wurde ich eher aufs Gröbste abgefüllt. es ist, glaube ich, in Ordnung. Okay. Ja, aber trotz deinen Kriterien bei deinen Matches, gibt es denn trotzdem Matches aus deiner Karriere oder Momente, die dir bis heute noch sehr gut in Erinnerung geblieben sind? Ja, na klar gibt es immer Momente, die toll für einen sind. Also ich glaube, so wenn man es jetzt mal chronologisch verfolgt, ist natürlich sowieso der erste Kampf schon mal ein Hammer für einen. Dann würde ich sagen, dass der erste Tag-Team-Kampf mit Mac auf jeden Fall für mich ein Punkt ist, den ich setzen würde. Nicht jetzt, weil es von der Qualität irgendwie großartig war, ne, sondern weil es für mich persönlich Meilenstein ist jetzt übertrieben, aber für mich ein Punkt in meiner Karriere war, den ich erwähnen würde. Kämpfe würde ich sagen gegen Tito Santana, El Matador, das war für mich auf jeden Fall eine unglaubliche Ehre, gegen den anzutreten. Timothy Thatcher in der WXW war eine unglaubliche Ehre, weil das meiner Meinung nach einer der großartigsten Grappler überhaupt im Wrestling-Geschäft ist. Er ist großartig, wirklich. Es war ganz, ganz fantastische Anregung für mich, so gegen den Mann kämpfen zu dürfen. Ich würde jetzt fast, ich hoffe, ich habe da jetzt nichts ganz Schlimmes vergessen. Nee, ich würde sagen, dass das so die größten Dinger waren. Ich bin halt nicht jetzt jemand, der irgendwie so dann auch die ganzen Titel gewinne und dies und das jetzt so überaus, wie soll ich sagen, hervorhebt oder so. Ich habe einen Titel mal gewonnen bei der PWF, abgesehen vom NFC und so. Deswegen, aber sowas würde ich nicht irgendwie jetzt das erwähnen oder so. Also das ist jetzt für mich keine Sache, die ich in Verbindung mit einem Match wie Timothy Thatcher oder Tito Santana oder so bringen könnte. Weil man einfach auch so viel, extrem viel mitgenommen hat, ne, aus solchen Kämpfen. Sowohl privat als auch im Ring. Und ja, das war eine echt großartige Erfahrung. Mhm. Wobei ich ganz ehrlich, Entschuldigung, ganz kurz, muss ich ganz kurz nochmal erwähnen, einen Moment gerade vergessen habe, und zwar war das auf jeden Fall, auch definitiv beim letzten WXW 16 Karat Gold Tournament, unglaublicher Moment natürlich am zweiten Tag, als wir gegen Chuck Taylor und Ricochet antreten durften. Und nach dem Match die gesamte 16 Karat Crowd einfach nur Welcome Home gechantet. Und das war für uns echt so ein Moment Gänsehaut. Das war absolut, also bisher vom Gefühl von den Fans her, war das für mich bisher das absolute Highlight meiner Karriere. Okay. Im Vergleich zu deinem ersten Wrestling-Match, welches du übrigens gegen deinen jetzigen Tag-Team-Partner Damek bestritten hast, was hat sich bei dir im Ring bis zum heutigen Tage verändert? Oh, viel, ganz viel. Ansichten, einfach wie man, allgemein, wie man, wie soll ich das sagen? Also, man lernt so extrem viel einfach aus gewissen oder aus allen Matches, aus allen Sachen, die man sich anschaut und so weiter. Das ist, du verbesserst dich einfach mit jedem Kampf. Und gerade wenn, das ist eben das Ding, wenn man mit Leuten arbeitet, die irgendwie wirklich dauerhaft arbeiten, weit hintereinander, einfach steady working oft in der Woche und dies und das, da merkst du einfach, dass das geht in Fleisch und Blut über. Das sind kleine Dinge einfach völlig normal. Und wie gesagt, ich habe so viel, ich kann jetzt nicht aufzählen, was ich da alles gelernt habe. Gerade von der Psychologie her ganz, ganz viel, extrem viel, also ich kann jetzt gar nicht irgendwie sagen, ja, den Move oder den Move, das sind halt so Sachen, ja, auf die es im Endeffekt nicht wirklich ankommt. Wenn du zum Beispiel wieder mit Carsten Beck macht kein Shooting Star oder irgendwie sowas im Ring und hat trotzdem großartige Kämpfe. Teilweise echt großartige Kämpfe. Deswegen, meist auf jeden Fall psychologisch, kleine Dinge, die einfach wichtig sind. Ja, so auf jeden Fall. Weil ich auch jemand bin, der wirklich gerne zuhört. Ich bin jemand, der auch, ich bin dann mit meinem Vater aufgewachsen. Jeder, der meinen Vater kennt, weiß, dass mein Vater redet bis zum geht nicht mehr und erzählt bis zum geht nicht mehr. Und deswegen bin ich jemand, der auch wirklich gerne zuhört und solche Momente sehr genieße, wenn ich mit einem Tito Santana oder einem Timothy Thatcher oder auch einem Tatanka, der auch der da war und so reden kann und einfach zuhören kann und da was mitnehmen kann. Das ist großartig. Auf jeden Fall. Also man kann eigentlich sagen, im Großen und Ganzen hat sich das Gesamtpaket verändert bei dir. Ja, und einfach auch Ansichten und Herangehensweisen und alles sowas. Okay. Du hast in deiner jungen Karriere und deinen jungen Jahren schon weit über 100 Matches bei diversen Promotions bestritten. Wie sieht es bei dir denn mit den Reisestrapazen aus? Oh, was heißt Reisestrapazen? Wie gesagt, für mich ist halt Roadtrips eigentlich mit das Beste, was es gibt. Es ist lustig, ich genieße es halt, wie gesagt, mit den Kollegen, die man eventuell auch länger nicht gesehen hat oder so, dann zu fahren und zu reden, und das ist Reisestrapazen, würde ich das auf gar keinen Fall nennen. Das Roadtrips sind für mich definitiv ein ganz essentieller Teil vom Wrestling. Das ist ganz wichtig für mich. Deswegen gibt es keine Reisestrapazen. Klar, ist anstrengend, wenn du 8 Stunden irgendwie sitzt, aber das ist vollkommen egal, weil es ist halt, ja, weiß ich nicht, ist für mich keine Strapazen, für mich. Okay. Na gut. Ich bin auch kein DDE-Worker, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, aber ich bin auch kein DDE-Worker, der irgendwie seine, keine Ahnung, 300 Kämpfe oder wie viel auch immer machen, im Jahr hat, ne? Das ist ja dann zu mir. Bei WXW Broken Rules wirst du ja am 6.7. in Oberhausen auf den erfahrenen Johnny Kidd in dessen Retirement-Match antreten. Was bedeutet es dir, gegen diesen, man kann eigentlich schon sagen, alten Hasen im Wrestling-Geschäft antreten zu dürfen und sein letzter Gegner bei WXW zu sein? Das ist absolut unglaublich, ich kann das echt nicht beschreiben. Also Kid ist für mich jemand, der, den ich extrem lange schon gesehen habe, weil ich auch wirklich ein World of Sports Gucker bin quasi. Ich finde das großartig. Und ist für mich eine absolute Ehre, es ist unglaublich für mich. Ich gucke 24/7 irgendwie World of Sport, um irgendwie irgendwelche Griffe zu finden, die der Mann irgendwie dann nicht akkurat oder irgendwie kontern kann. Aber er ist großartig, er ist wirklich großartig. Und das ist eine unglaubliche Ehre und das ist auf jeden Fall ein Punkt oder der Punkt, den ich auf jeden Fall auch auf deine vorherige Frage sagen würde. Das wird auf jeden Fall ein riesiges Highlight, hoffe ich mal. Also so oder so wird es ein Highlight für mich, gegen den Mann kämpfen zu dürfen. Auch noch dann das letzte Match in der WXW, das ist absolut unglaublich. Ich freue mich wirklich darauf, ich bereite mich dementsprechend vor und möchte, wie ich auch schon, ich möchte dem Mann kein Abschiedsgeschenk machen. Okay, ja, verständlich auf jeden Fall. Trotz allem Respekt. Ne? Ja, das darf man natürlich nicht vergessen. Ja, du hast bisher schon den NFC First Fighter Titel, den International NCW Cruiserweight Titel und die Nordeuropäische Wrestling Meisterschaft in der PWF gewonnen. Welchen größeren Erfolg strebst du als nächstes in deiner Karriere an? Ich würde definitiv sagen, so oder so, ob das, was ich mich jetzt mit Mac auch am meisten vorbereite, ist WXW in der Markthalle in Hamburg auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir konnten uns bei der letzten Veranstaltung in Hamburg einen Title Shot auf die WXW Tag Team Titel erkämpfen. Und das Ding ist, dass wir halt an dem Tag dann eben unseren Title Shot dann eben auch bekommen. Und das wird für uns, das ist der Tag, auf den wir jetzt hinarbeiten. Was wir jetzt haben bei der WXW, ist der Kampf in der Markthalle dann eben auf jeden Fall auch schon präsent für uns und wir kämpfen in diese Richtung, wir sind immer darauf gerichtet und deswegen ist das auf jeden Fall so für mich jetzt momentan das allergrößte Ziel, auch für Mac, dass das, was wir unbedingt wollen, wir wollen unbedingt da die Chance nutzen. Wir haben unglaublich schwierige Gegner, die Outsiders mit Big Man Walter, den ich sowieso schon erwähnt hatte, großartiger Worker, und Robert Dreisger, absolut gefährlich, unglaublich schnell, unglaublich massig und das wird halt eine ganz, ganz haarige Nummer, aber wie gesagt, jeder Kampf, den wir jetzt momentan hinter uns bringen in der WXW und nach vorne kommen, ist darauf gerichtet und ja, deswegen auf jeden Fall definitiv im November WXW zurück in der Markthalle. Okay, ja, die Ergebnisse aus Hamburg wusste ich jetzt tatsächlich noch nicht, deswegen aber trotzdem schon mal dafür, für das Titelmatch, viel Glück natürlich. Und nun komme ich zu meiner letzten Frage. Nun komme ich zu meiner letzten Frage, bevor ich dann an den Leon abgebe zu seinen Fragen. Zu deinen Trainern zählen Christian Eckstein, Carsten Kretschmer und dein Vater selbst. Gab es zwischen dem Training mit Carsten und Christian und dem Training mit deinem Vater Unterschiede oder lief das Training in gewissem Maße gleich ab und wie würdest du dein heutiges Verhältnis zu deinen Trainern beschreiben? Also auf jeden Fall natürlich, dadurch, dass mein Vater ja schon etwas vorangeschrittenen Alters ist, konnte er natürlich jetzt nicht mehr die großen Bomben nehmen und dies und das und solche Sachen. Aber ich habe, wie gesagt, sehr viel von ihm einfach für den Lebensstil an sich, für Psychologie und für ganz viele kleine Sachen einfach sehr viel mitgenommen. Bei Ecki habe ich die ersten Steps überhaupt gemacht, die ersten Schritte, und bei Carsten wurde das Ganze dann halt echt so ein bisschen verfeinert alles und so in eine ganz gute Richtung getrieben. Ich bin allen Jungs unglaublich dankbar und das, na klar, gibt es immer Wrestling Basics, die du machst, natürlich, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, bei Ecki war das Training sehr hart. Er hat seine Jungs rangenommen, was ein sehr wichtiger Punkt beim Wrestling-Training einfach ist, meiner Meinung nach. Wer nach dem Wrestling-Training nicht, ja, das Gefühl hatte, mittendrin irgendwann mal zu brechen oder wirklich, weiß ich nicht, umzukippen oder so, der ist irgendwas falsch wahrscheinlich, weil Wrestling ist nun mal wirklich ganz Körpersport. Du bist ganz da in Bewegung und es ist unglaublich, unglaublich harter, anstrengender, schmerzhafter Sport, deswegen muss das einfach so sein. Das war bei Ecki so. bin ich, wie gesagt, sehr dankbar dafür. Carsten auf jeden Fall dann einen Schritt weiter, wie gesagt, konnte man alles mal so ausprobieren, welche Richtung man gehen will, die letztendliche Orientierung, wohin man so ein bisschen gehen will, den ersten Einschlag hat man da dann eben auch erlangt. Und ja, wie gesagt, mein Vater hat mir halt sehr viel theoretisches, natürlich auch im Ring, Sachen, Falltechniken und so weiter, die ersten Schritte habe ich bei ihm gemacht, aber eben auch viele kleine Dinge wie Psychologie und andere Dinge einfach beigebracht. Okay, dann auch wenn das Interview noch nicht vorbei ist, bedanke ich mich schon mal recht herzlich bei dir, dass du meine Fragen so offen und ehrlich beantwortet hast, und dann gebe ich jetzt noch mal rüber zum Leon für seine Fragen. Ich danke dir. Ja, Klasi, dir danke ich auch für die Übergabe. Ja, komme ich doch direkt mal zu meiner ersten Frage, und zwar, wie ist das denn vor den Matches? Lastet da ein gewisser Druck auf dir, oder kannst du ganz entspannt in die Matches reingehen? Ja, das heißt ganz entspannt, also man sollte immer angespannt sein. Man sollte immer angespannt sein. Es ist nicht gut, hatte man auch schon, je nachdem, wo das war, wann das war, unter welchen Umständen, dass man nicht so im, ich sage mal, so ein bisschen im Rush ist, weißt du, dass man so ein bisschen, wenn ich im Ring bin, dann merke ich gar nicht, was wirklich passiert. Ich überlege jetzt nicht großartig oder so. Das sind einfach, das ist, man kann es nicht beschreiben. Es ist wirklich, sobald das irgendwie losgeht, dass die Musik läuft und man die Leute hört und da irgendwie was, eine Übertragung stattfindet, die auch wieder, muss ich sagen, in der WXW einfach unglaublich ist, dann ist man einfach, ja, wie wir gerne sagen, hot and spicy on fire. So, das ist so. Und natürlich bin ich angespannt vor jedem Kampf, selbstverständlich. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin locker gelassen und nee. Auf jeden Fall ist man angespannt, das sollte man immer sein. Und so ist das für mich jedes Mal, egal eigentlich gegen wen. Aber natürlich ist es schon was anderes, wenn man jetzt weiß, man tritt gegen einen Billy Kid, Billy, ich sag schon wieder Billy Kid, genau. Johnny Kid an, habe ich letztes Mal schon gesagt, weil wir über die, ich weiß nicht, kennt ihr die noch, damals die Zeichentrickserie? War so eine kleine Katze. Billy the Cat hieß es. Darüber haben wir geredet. Und ich sag Billy Kid, nein, natürlich Johnny Kid. Sowas ist natürlich nochmal, da ist man dann nochmal eher angespannt, nochmal mehr angespannt als jetzt, Gegner, die man schon 100-mal im Ring gehabt hat. Okay, und hast du irgendwelche besonderen Rituale, die du vor deinen Matches vollziehst? Was heißt Rituale? Nee, ich mache mich auf meine Art und Weise warm, ich mache meine Übungen, versuche ein bisschen für mich zu sein und mich einfach zu fokussieren, so ein bisschen zu konzentrieren und ein gewisses, also jetzt kein Ritual an sich, was ich jedes Mal praktiziere oder so. Okay, und wie ist das denn bei deinem Moveset? Hast du da irgendeine besondere Inspirationsquelle gehabt? Zum Beispiel auch dein Vater oder deine Trainer oder irgendwelche Wrestler, die man so kennt aus dem Fernsehen, oder ist das alles einfach so gekommen? Weißt du, das ist das ganze Ding, Moveset und sowas, was man macht, das sind halt Sachen, die ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ spät überhaupt erst Gedanken drüber gemacht habe. Einfach dadurch, dass ich halt auch diesen Amateur-Einschlag hatte. Einfach da gab es Griffe, die man gemacht hat, weißt du? Und hat man sich inspirieren lassen von Leuten, die man gut findet. Gerade auch Profis, gerade so aus dem japanischen Markt, also wie ich zumindest. Ich bin kein Freund von diesem Kopieren anderer Moves irgendwie, aber auf jeden Fall natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, man lässt sich inspirieren, man wird kreativ durch andere Leute, wenn man sich andere Sachen anschaut. Und so viele Matches, die wir schon hatten, wo wir einfach, auch wenn wir verloren haben, einfach total im Kopf gestärkt rausgegangen sind, weil wir wussten, ey, wir haben echt viel mitgenommen. Chuck Taylor und Ricochet ist das beste Beispiel. Das ist unglaublich. Und deswegen, also würde ich einfach so sagen. Okay, ja, kann ich verstehen, muss ich schon sagen. Was war denn das bisher härteste Match deiner Karriere? Das härteste Match meiner Karriere? Das ist wirklich eine gute Frage. Das härteste Match meiner Karriere. Wenn du willst, können wir die auch noch hinten anstellen, wenn ich auf Anime gehe. Ist echt schwer, ich muss jetzt wirklich sagen, es ist echt schwer, weil es viele Momente gab, wo man dachte, ist nicht cool. Ich würde sagen, an einem Tag, das war an einem Tag damals, es waren zwei Matches, es war drei Matches sogar, das war CWN-Länderkampf Irland gegen Deutschland. Gegrippt von Paul Tracy Irland und Michael Knight Deutschland. Da mussten wir halt zwei Kämpfe, einen Einzelkampf habe ich da gemacht und dann einen Six-Man-Tag am Ende. Und danach sind wir direkt in hier zum Dojo gefahren in Hamburg und haben eine Dojo-Show geworkt. Und es ist halt irgendwie passiert, dass ich im ersten Kampf mich verletzt habe. Ich habe mir das Schlüsselbein halt gebrochen. Und das Problem war, dass das echt halt total angeschwollen ist und ich halt im Kampf das gar nicht gemerkt habe, aber nach hinten komme und denke, gut, ich kann meinen Arm jetzt nicht mehr bewegen und muss jetzt gleich noch zwei Matches worken, mal gucken. Hab das andere Match geworkt, alles gut, hab gekühlt ein bisschen, dies und das. Und aber das ging noch, weil es immer noch warm war. Weißt du, man war noch warm, man war noch drin, man hat sich ein bisschen warm gehalten, das ging noch. Und dann aber zur Dojo-Show, da standen ein bisschen, ein paar Stunden zwischen und so. Und da habe ich gegen Michael Knight gekämpft. Und ja, konnte halt meine komplette Hälfte da nicht berühren oder bewegen. Und war schwierig auf jeden Fall. Ich glaube 15 Minuten. War glaube ich somit einer der härtesten Sachen, weil du halt dann wieder kalt bist. Weißt du, wenn da Stunden zwischenliegen, dann ist das nochmal ein bisschen was anderes, als ob du gerade aus dem Ring kommst. Weil du natürlich im Ring sowieso total unter Adrenalin stehst, aber wenn du dann ein bisschen Zeit zwischen dir, dann muss man halt, ist halt auch eine Einstellungssache. Musst du halt Gas geben oder halt nicht. Ja. Und ich bin jemand, der halt auf jeden Fall nicht irgendwie was nicht macht, wenn es nicht irgendwie anders geht. Oder ich kann mich auch erinnern, ein Kampf gegen Chaos, dänischer Kämpfer, in Heide bei der PWF, wo ich da den nordeuropäischen Titel gewonnen habe, habe ich mir nach 5 Minuten das Kreuzband gerissen und 20 Minuten ging der Kampf, glaube ich. Das sind halt auch Situationen, wo man halt schon fighten muss, ne? Wo man da ein bisschen beißen muss. Aber es ist Wrestling, so weißt du, das ist eben das Ding. Also ich bin auch immer nicht so jemand, der irgendwie Verletzungen und sowas online stellt, weil ich immer so finde, ich muss keine Chopmarks von mir oder so online stellen, weil es halt dazu gehört, es ist Wrestling. Das ist halt kein Tanzen, so, das ist Wrestling. Und ja, das, ja. Aber muss ich schon sagen, jetzt, wenn du das so sagst mit der Einstellung, hast du, glaube ich, schon viel gewonnen, weil ich glaube, das ist eine Einstellung, die verfolgt auch nicht jeder. Muss ich schon sagen. Echt hart, hört sich das an mit Verletzungen. Ich meine, Kreuzband, also das ist ja auch. Ich will mich da jetzt gar nicht irgendwie hochstellen. Es gibt unglaublich, ein Brian Danielson, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal gehört, dass er im Ironman-Match irgendwie sich nach ein paar Minuten die Schulter ausgekugelt hat und dann noch weitergemacht hat. Also das ist, ich will mich jetzt da nicht irgendwie sagen, dass ich das jetzt gemacht habe und dass es toll ist oder was. Das ist eine selbstverständliche Sache eigentlich für mich. Verstehst du? Ich finde, das ist eigentlich normal. Wenn du wirklich passioniert bist und wenn du jemand bist, der da wirklich alles reinstellt, dann ist das eigentlich keine Frage, dass du, wenn es nicht irgendwie anders geht, weitermachst. Ne? Das ist bei jedem Sportler, glaube ich, auch so, der wirklich was erreichen will. Bei jedem, egal ob das ein Läufer ist, ob das ein Fußballer ist, aber bei Fußballern weiß ich nicht, die sind ja auch immer ein bisschen schwalbenmäßig und so, geht da ja viel, aber welcher Profisportler auch immer wirklich was erreichen will, geht bis zum absoluten Maximum und deswegen ist das natürlich, finde ich persönlich, eine absolute Voraussetzung auch, wenn man was erreicht. Ja, das hört sich, also schon mal hast du auf jeden Fall sehr viel Kampfgeist, aber hast du, glaube ich, auch gerade schon selbst von dir gesagt, ne? Ja. Ja gut, machen wir mal weiter. Und zwar dein Partner The Mac wird ja bei Broken Rules um eine der beiden Stages für ein Titelmatch um den Shotgun-Titel gegen Kim Ray kämpfen. Hast du auch Ambitionen auf diesen neuen Titel von der WXW? Prinzipiell sagt man natürlich nicht nein. So oder so, wenn man irgendwie die Chance hat, irgendwie was, wie ich eben schon gesagt, zu erreichen, dann macht man das. Gerade in der WXW hat man die Chance, wenn man wirklich Gas gibt und dabei ist und wirklich alles dafür tut, hat man sicherlich die Chance, sich auch hochzukämpfen und auch einfach wieder internationale Erfahrungen im Sinne von internationalen Gegnern einfach zu sammeln. Und natürlich, jeder Strohhalm, den Mac oder ich greifen können, in der WXW, aber auch außerhalb, natürlich ergreifen wir den. Wir möchten kämpfen, wir möchten arbeiten und ja, möchten überall, wenn es geht, dabei sein. Und ja, ich muss nochmal ganz kurz fragen, was war nochmal die Anfangsfrage, wenn ich ganz ehrlich bin? Die Frage war, ob du auch Ambitionen hast auf den Titel. Ach so, ja, genau, so war das. Ja, definitiv. Man greift nach jedem Halm, Strohhalm, der sich irgendwie bietet. Naja, aber klar bin ich primär fokussiert auf, wie gesagt, den Tag Team Titel November, Markthalle Hamburg, das ist für mich und Mac momentan Nummer 1 Ja, kann ich verstehen. Ist ja auch euer Heimspiel quasi, ne? Ja. Vor einer super Crowd. Ja, freue ich mich extrem drauf. Ja, ich hatte Ausschnitte gesehen jetzt in der letzten Shotgun, wo ihr, glaube ich, mit Michael Schenkenberg gegen Walter und Dreisker zusammen mit Carsten Beck gekämpft habt. Da war wohl ordentlich Stimmung, habe ich gesehen. Großer, absolut. Hamburger Jungs. Das war, glaube ich, so der Chant des Abends. Das war großartig. Das war unglaublich. Wirklich. Also hat unglaublichen Spaß gemacht. Es war vor so vielen Leuten, vor so einer wirklich auch motivierten, euphorisierten Crowd. So war echt cool. Ja, da war ich als Teil der Oberhausener Crowd schon fast neidisch, muss ich sagen, dass das da so abgegangen ist. Ja, das Ding ist ja, die Oberhausener Crowd ist ja ganz anders eigentlich als jede andere Crowd, muss man sagen. Die Oberhausener Crowd ist sehr anspruchsvoll. Sind sehr, wissen, was sie mögen und wissen, was sie auf jeden Fall nicht mögen. Und deswegen war ja auch am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir und Mac haben wir echt so uns Sorgen gemacht, ein bisschen, wow, so was, wie werden wir da ankommen, werden wir da so akzeptiert, und wir waren echt dankbar, seit dem ersten Entrance, den wir zusammen gemacht haben, waren wir dankbar dafür, dass die Leute uns angenommen haben, dass Chance da war, dass die Leute wirklich offen uns gegenüber waren und da offen an uns herangegangen sind und ohne Vorurteile oder was auch immer. Es war echt toll, und wie gesagt, es ist bis heute echt immer, was ich vorhin schon leicht angesprochen habe, da passiert was, wenn wir rauskommen zwischen uns und den Leuten. Man merkt, okay, die sind auch heiß da drauf, wir sind heiß da drauf, wir haben Bock, das ist halt einfach, ja, ist immer ganz speziell. Aber viele Städte haben für mich was Eigenes. Auch Hannover hat für mich was Eigenes. Hannover allein, super Tradition, und wenn ich da, mein großer Traum wäre auch auf jeden Fall nochmal auf dem Schützenplatz ringen zu dürfen. Das ist halt, da steckt so viel Geschichte hinter. Markthalle in Hamburg war so heftig, weil auch so viel Geschichte hintersteht. Das ist so, es gibt Städte einfach, gerade die Traditionsstädte oder jetzt auch gerade die, auch meiner Meinung nach schon eine Wrestling-Hochburg geworden ist, Oberhausen mit der WXW, Hannover, EWP, naja, Bremen in der Vergangenheit, heute ja leider nicht mehr so. Wobei ja die relativ große Anteil der WXW-Jungs auch da war, haben das sicherlich aufgewertet, aber allgemein mit Eddie ist ja immer so eine Sache. Hannover, die habe ich schon erwähnt, ja, und Hamburg. Ja. Wobei Hamburg natürlich immer sehr schwierig ist, aber WXW hat es vorgemacht, hat gezeigt, dass es möglich ist, und ja, ist eine geile Geschichte auf jeden Fall. Ja, das kann ich verstehen. Verfolgst du noch aktiv das Geschehen der Mainstream-Ligen, also WWE und TNA, oder hast du da keine Zeit mehr für oder interessiert dich das überhaupt nicht? Was heißt keine Zeit? Also ich sage mal, man hat immer Zeit, wenn man sich für irgendwas mit interessiert. Weißt du, so für Wrestling habe ich ja auch Zeit. So, das ist natürlich. Ich bin halt einfach so, na klar habe ich das gerne geguckt, auf jeden Fall Wrestling. Das war ganz, ganz großer Bestandteil, einfach auch diese Leidenschaft zu entwickeln, Wrestling, WWF, WWE. Ich war halt auf jeden Fall, würde ich sagen, mehr WWF-Kind als WWE-Kind dann so später, 100%, weil ich als WWF, mein Hero war Hulk Hogan, der war für mich der super derbste überhaupt, Hulk Hogan war für mich als kleiner, ganz kleiner Junge, mit 3, 4 Jahren habe ich Hulk Hogan lieber geguckt als die Tapes von meinem Vater oder so, weil ich es natürlich dann noch nicht so begriffen habe, weißt du. Natürlich, so gerade diese Leute, das waren meine Helden, so Razor Ramon, Hulk Hogan, Mr. Perfect, Bret Hart, Shawn Michaels, das waren als Kind so echt meine Helden, aber heutzutage muss ich ganz ehrlich sagen, klar, ich habe natürlich die Attitude-Ära echt mega, mega mitbekommen, das war natürlich auch dann nochmal die zweite Zeit, wo es dann langsam natürlich noch WWF war, wo es einfach Rock war, dann auf jeden Fall der zweite Hogan für mich, also von der Beliebtheit war eine Zeit lang, Rock ist auch absolut großartig, 12, glaube ich, 11, 12-Jähriger, 13, Rock war der allerheftigste für mich. Und natürlich, das ist ein ganz großer Teil, aber heutzutage muss ich dir ganz ehrlich sagen, die heutige WWE, das Produkt ist ich habe kein großes Interesse daran, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich bekomme alles mit, ich lese mir sämtliche Sachen durch, die da passieren, ich sehe die Ergebnisse, guck mir hier und da mal was an. Ich habe mir viele Sachen von Claudio Castagnoli angeguckt, wenn solche Leute dann dabei sind und sowas, CM Punk, die ganzen Geschichten, habe ich mir alles angeguckt. Aber ich sag mal, so eine ganze WWE-Show an sich habe ich die letzten Jahre nicht gesehen. TNA finde ich gut, ansprechend, auf jeden Fall. Habe ich jetzt auch nicht die riesige. Ich habe jetzt gerade gelesen, zum Beispiel, dass was mit der Main Event Mafia, das Ding da irgendwie wieder was am Laufen mit der Main Event Mafia und Kurt, Angle, der ja auch absolut einer meiner großen Favoriten ist, als ich die Ehre hatte, ihn zu treffen bei der TNA, das war absolut großartig. Na klar kriege ich so eine Sache mit, ich gucke aber nicht wirklich regelmäßig, wobei ich TNA-Folgen auf jeden Fall schon in der letzten Zeit auf jeden Fall geschaut habe, aber auch durch ganze Folgen. Also ich bin halt echt eher so Japan-orientiert, muss ich sagen. Japan und Europa-orientiert. Das ist halt echt so das, was ich... Ich habe gerade jetzt wieder von 2006, ist es, ich weiß es gar nicht, gerade vorhin, habe ich mir von Maru Fuji und Kenta ein Match angeguckt. Das berüchtigte, wo er auch den Moonsault, ja, der Moonsault nach draußen macht, mit dem Kinn auf die Absperrung knallt. Reingezogen. Ich flash da halt immer wieder drauf. Und ich flash auch heute noch auf die Tiger Mask gegen Dynamite Kid Matches. Ich habe alle so oft gesehen und das sind alles so Sachen, die Inoki-Dinger finde ich großartig, die Kyle Dodge-Dinger finde ich großartig, natürlich Kobashi und alles. Ich finde, ich stehe auf den japanischen Stil, ich stehe auf das japanische Geschäft an sich, auch wenn ich selber noch nicht mitbekommen konnte, leider. Was aber auf jeden Fall mein absolutes Ziel ist, bin ich halt wirklich Japan-orientiert, würde ich sagen. Okay, TNA ist ja für uns deutsche Wrestling-Fans jetzt, wenn es gut läuft, ab, ich weiß gar nicht, wann Bad Bones sein Crowd-Match haben wird, ist das ja sowieso ein Muss für uns alle, oder? So oder so, also ich habe immer gesagt, wenn jemand den deutschen, oder deutsches Wrestling momentan wirklich gut repräsentieren kann, dann ist das auch definitiv einer der Jungs ist Bones, so oder so, Bones sieht gut aus, Bones hat die Skills, Bones hat das Charisma, Bones ist ein großartiger Worker, eigentlich auch doof, dass ich den vorhin nicht erwähnt habe unter den Freunden. Bones ist definitiv, also ich gönne es ihm unglaublich, weil er wirklich jemand ist, der viel dafür macht. Er arbeitet wirklich viel, er ist privat, sein Leben ist wirklich auch, würde ich mal jetzt einfach mal sagen, ohne das jetzt zu wissen, aber 75-80% Wrestling, das ist einfach so. Und das sowas finde ich großartig, sowas respektiere ich unglaublich und deswegen, ich bin auf jeden Fall, ich habe auch für ihn gewotet sogar, so, das sind so Sachen, weißt du, ich hoffe, dass er das packt. Er ist ein großartiger Kerl, er ist ein großartiger Worker und deswegen, let's go, John. Ja, schließe ich mich voll und ganz an. Gegen welchen Wrestler, egal ob aus der Indie- oder Mainstream-Szene, würdest du unbedingt mal ein Match bestreiten wollen? Kenta auf jeden Fall, Prince David auf jeden Fall, Motor City Machine Guns, Tag Team auf jeden Fall, Speed Muscle unglaublich gerne, American Wolves unglaublich gerne. Das ist mal schwierig. Ein Doug Williams zum Beispiel habe ich noch nicht, mit darf ich dort noch nicht arbeiten quasi, habe ich noch nie die Gelegenheit gehabt, das wäre sowas echt Tolles. Halt, natürlich würde ich mich über jeden Gegner, ich freue mich über jeden Gegner, den ich bekomme, wie gesagt, aber das sind jetzt so die, die mir auf jeden Fall als allererstes einfallen. Das sind Leute, die ich persönlich, auch Ricochet war so einer. Pack wäre so jemand, weil er auch jemand ist, der seine Athletik sehr gut mit wirklichem Wrestling, wirklichem Ringkampf verbindet. Würde ich sagen, so diese Leute, so diese Sparte. Okay, ja. Douglas Williams, kannst du mal den Carsten wegfragen, ob er mir den Spot tauscht. Ja, aber wird sicherlich ein ganz großartiges Ding. Ja, ich freue mich da schon drauf, seit das angekündigt wurde. Ich bin ja wieder da. Ja, ich bin in Oberhausen jetzt eigentlich immer dabei. Vorbildlich. Ja, ich muss ja nur eine halbe Stunde fahren mit dem Bus. Ich komme ja aus der Nachbarstadt von Oberhausen. Da passt okay. Das. Okay. 2009 hattest du ja im Rahmen der TNA First Impact Tour in Hannover gegen Murat Bosporus ein Tryout-Match gehabt. Ja. Wie waren denn da die Reaktionen von den TNA-Offiziellen, die du bekommen hattest? Und woran ist es gescheitert damals? Und könntest du dir vorstellen, ähnlich wie jetzt Bad Bones, mit dem Gutcheck einen neuen Versuch zu starten, bei TNA zu landen? Guck mal, das mit dem Tryout ist ja so eine Geschichte. Das ist eine großartige Chance für mich gewesen. Ne? Das war wirklich ganz toll. Das war eine der geilsten Erfahrungen überhaupt. Aber ich bin niemals mit dem Gedanken dahingegangen, irgendwie auch nur irgendein Gespräch bezüglich meiner Verfügbarkeit oder irgendwas zu haben für TNA. Also so oder so auf gar keinen Fall. meiner Meinung nach, und ich will das auf gar keinen Fall auf irgendwelche anderen Worker, bei denen es bestimmt ganz anders aussah, bei einem Bones oder einem Murat war es, oder einem Andy oder einem Douglas sah es bestimmt anders aus, oder auch im Carsten, aber ich würde sagen, dass dass die Leute dort in Hannover halt eben, weil die da veranstaltet haben, einen lokalen Jungen irgendwie wollten. Ich war da und ich würde jetzt nicht sagen, weil ich jetzt das super krass verdient habe, weil ich das und das und das gemacht habe, bin ich jetzt derjenige, der bei TNA da irgendwie eine große Chance bekommt auf einen Vertrag. Weil so ist es meiner Meinung nach nicht. Es ist meiner Meinung nach eher so, dass die gerne günstig jemanden haben wollen, der lokal da ein bisschen, ja, der einfach aus der lokalen Umgebung kommt. Und ja, ohne dass da jetzt, also wie soll ich sagen, potenzieller Vertrag oder irgendwie sowas hintersteht, weißt du? Und deswegen bin ich da rangegangen, mal abgesehen davon, dass das Match an sich jetzt für mich auch gar nicht mal so gut war, so weil ich einfach abgerutscht bin vom Seil beim Springboard und das allgemein halt ein bisschen bei mir, ist auf jeden Fall so das Lowlight meiner Kämpfe, wie gesagt, von der Qualität her. Es war halt sehr, sehr kurz und sehr, ja. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass das jetzt von Anfang an jetzt nicht unbedingt zur Debatte stand. Weil ich habe da unglaublich gute, tolle Leute getroffen. Ich habe die Gelegenheit gehabt, mit Scott Steiner zu reden, mit Kurt Angle zu reden, der für mich halt, wie gesagt, auch ein absoluter Hero ist, Kurt Angle. Ich habe die Möglichkeit, viel mit Mick Foley zu reden, der ja auch Deutsch spricht, ist echt gut. Und ist nach dem Match zu mir gekommen, hat gesagt, so, weißt du, mach dir keine Sorgen darüber, das passiert jedem Mal. Ich habe hier alle Worker, die das machen, er wollte mich halt so ein bisschen trösten. Weil ich halt natürlich sehr traurig danach war, ne? Weil egal, ob da jetzt irgendwie was hinterstand oder nicht, was meiner Meinung nach, wie gesagt, nicht so war, aber hat man einfach nicht eine gute Leistung an sich perfekt gebracht, so wie man das wollte. Und das ist egal, ob das bei TNA ist oder in irgendeinem anderen Kampf ist, dann ist man geknickt, weißt du, dann ist man fertig den ganzen Abend, das begleitet einen den ganzen Abend, das ist echt nicht cool, deswegen war ich einfach so oder so geknickt und das fand ich echt cool, da kam auch der Referee, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, kam zu mir, hat mit mir geredet, ich habe mit Samoa Joe über Street Fighter das geredet, ich weiß nicht, ob ihr das damals noch kennt, das Spiel, Nintendo, so sein, immer mit unsere favorisierten Charaktere gesprochen, er fand immer Zangief cool, der war halt der Wrestler und ich hatte immer Ryu und sowas, Blanka, na egal, auf jeden Fall habe ich da echt coole Leute getroffen, gerade mit Foley und so, den man natürlich als Kind gesehen hat, mit einem Booker T, den man als Kind gesehen hat. Das ist unglaublich cool, da irgendwie einen kleinen Kontakt oder so eine Möglichkeit zu haben, ne? Aber ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das in die Wege geleitet wurde. Mike Ritter hat das damals alles für mich gemacht, bin ich sehr dankbar für und ja, war eine tolle Erfahrung. Oh ja, kann ich schon verstehen. Du hast sicherlich in deinem, für den weitere Karriere sicherlich eine Menge positive Eindrücke mitgenommen. Auch ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da waren, aber ist doch bestimmt nochmal was anderes, wenn man jetzt einmal hier in der Markthalle oder in der Turbinenhalle oder sonst wo in Deutschland workt und dann einmal in Hannover vor etwas größerem Publikum. Ist doch bestimmt ein großer Unterschied, oder? Ich muss dir sagen, dass ich lieber in Oberhausen antrete, als ich da in der Halle aufgetreten bin. Rein von der Crowd, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren. Es war jetzt nicht super voll, aber natürlich war es wahrscheinlich so die größte Crowd, von der ich bisher gekämpft habe, weißt du? Aber trotzdem würde ich jetzt einfach mal sagen, also hundertprozentig, dass es mir mehr Spaß macht, in Oberhausen vor der Crowd zu kämpfen, die wirklich dabei sind, die quasi der, je nachdem, in Tag Team Match der fünfte Worker sind, weißt du, so, weil die einfach unglaublich mitgehen und Reaktionen zum Teil sehr lustig und als jetzt da, also ist natürlich cool, ich habe irgendwie dann von meinen, weiß nicht, die Leute da, ich kann es nicht sagen, ich gehe mal jetzt davon aus, über 1000 waren da, ich weiß nicht. Aber natürlich ist das cool, da rauszukommen, so. Aber für mich sind halt solche Sachen dann, weiß ich nicht, das ist eine tolle Erfahrung gewesen, wie gesagt, aber es ist für mich auf jeden Fall 1000-mal, macht mehr Spaß für mich einfach und bin ich noch mehr dabei, vor einer Crowd wie Oberhausen oder in Oberhausen anzutreten, als da jetzt in Hannover in dieser Halle. Ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt bei der EWP bin und da im Hangar Nummer 5, was auch eine absolut großartige Atmosphäre ist, das ist wieder was ganz anderes. So, das ist natürlich auch toll, aber da sind auch nicht so viele Leute, weißt du? Also ich fand jetzt nicht, also würde nicht sagen, dass das jetzt, weil das eine größere Halle war, besser oder toller oder in irgendeiner anderen Weise irgendwie. Aber ich habe auch noch nie im Tokyo Dome vor, weiß ich nicht, wie viele Tausend von Menschen gerungen, weißt du, das ist wieder was anderes, deswegen. Aber das jetzt, dieses spezielle Event war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, das war so heftig. Nee. Ja gut, und wie siehst du das mit Gacek? Könntest du dir auch vorstellen, mal mit Gacek es zu versuchen? Ich denke mal, wird sicherlich noch so ein Voting geben wie jetzt diesmal. Hat ja recht gut geklappt eigentlich. Könntest du dir vorstellen, dich da einzuschreiben und dann da dein Glück zu versuchen? Weißt du, das Ding ist, es wie ähnlich mit der WWE. Ich habe merkt, aber ich spreche es mal für mich, ich habe noch viel zu lernen, ich muss noch viel machen in vielen Hinsichten. Wir wachsen mit jeder Aufgabe, die wir kriegen, gerade mit solchen Kämpfen, bei mir am 16 Karat überhaupt dabei zu sein, bei dem größten Wrestling-Turnier Europas, ist großartig. Solche Geschichten, ja, deswegen konzentriere ich mich auf Kampf zu Kampf, auf wichtige Dinge und irgendwie würde ich nicht sagen, dass ich momentan. Ich kann nicht hundertprozentig von mir sagen, okay, ich bin so sicher, dass ich das packen kann oder bin fertig. Weißt, ich bin nicht fertig für mich. Ich muss noch viel machen. Verstehst du? So, ich muss noch viel an mir arbeiten, viele Sachen noch verbessern und deswegen hat sowas Zeit. Ich möchte, wie gesagt, sehr gerne nach Japan dort trainieren und irgendwie so viele Einflüsse wie möglich von da bekommen. Aber ja, das ist so eher meine Priorität. Ja gut, kann ich aber auch voll und ganz nachvollziehen. Könntest du dir vorstellen, mal regelmäßig in der amerikanischen Indie-Szene zu wresteln? Klar, auf jeden Fall. So oder so, definitiv. Klar. Ist eine tolle Sache. Egal wo man ist, egal was irgendwie Ausland ist, dann will man immer dabei sein. Das ist klar. Ja gut, dann komme ich noch zu meiner letzten Frage, die ist bestimmt auch ein bisschen schwierig. Kann ich mir vorstellen. Und zwar, was macht dich deiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Wrestlern der Indie-Szene besonders? Meine Leidenschaft fürs Wrestling, die auf jeden Fall ja unabdingbare Lust, das zu machen, da weiterzukommen und Gas zu geben. Das haben bestimmt viele, aber ich bin damit aufgewachsen, davon gibt es nicht so viele. Ich habe das in die Wiege gelegt bekommen, möchte das weiterführen, was mein Vater begonnen hat und ja, ich bin davon überzeugt, dass ich mehr will als alle anderen. Ja gut, dann danke ich dir auch dafür, dass du dir Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Sehr gerne. Hat echt Spaß gemacht und dann würde ich sagen, gebe ich doch wieder zurück an den Kleisi. Alles klar. Vielen Danke. Dank, Leon. Ja, ich habe noch zum Abschluss eine mehr oder weniger krasse Frage. Krasse Frage. Jetzt bist du schon so. Das ist spannend hier. Jetzt bin ich gespannt. Naja, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einer Tag-Team-Karriere und einer Einzelkarriere, wie würdest du dich entscheiden? Tag-Team-Karriere. Warum? Weil es mit Mac einfach so ist, dass wir wirklich perfekt auf einer Wellenlänge sind, sowohl privat als auch im Wrestling-Ring. Da ergänzt sich alles perfekt und es ist sehr selten, dass man so jemanden findet, weil wir halt, wie gesagt, wir sind so Leute, wenn mir jetzt jemand anbieten würde, irgendwie nach Japan zu gehen für ein Jahr oder so und da kämpfen zu können, trainieren zu können, dann wir würden hier alles stehen und liegen lassen. Das ist bei Mac eben auch so und das ist sehr selten. Und gerade ich habe es ja so mitbekommen, ich bin ja damit aufgewachsen durch meinen Vater halt, aber gerade bei Leuten, die das halt so für sich selber entwickelt haben, so eine Liebe zum Sport oder allgemein Leidenschaft für den Ringkampf, das ist, habe ich großen Respekt vor, deswegen auf jeden Fall, ich glaube, dass wir Tag Team-mäßig viel erreichen können. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir nicht irgendwie auch alleine was erreichen könnten, aber ich habe sehr großen Spaß, im Tag Team zu kämpfen. Mac und ich sind sehr motiviert, da was zu reißen. Und ja, ich will deswegen jetzt einfach mal sagen, auf jeden Fall für mich Tag Team Orange Spice. Okay, ja, dann bin ich mit meinen Fragen durch, der Leon ja, glaube ich, auch. Ja. Und deswegen sind wir auch mit dem Interview am Ende und deswegen nochmal einen recht herzlichen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast und alle Fragen so offen und ehrlich beantwortet hast. Und ja, deswegen bedanke ich mich auch nochmal beim Leon, dass er dabei war und. Ja, sehr gerne. Ich möchte mich auch nochmal, bevor du weitermachst, beim Axel bedanken. Hat echt Spaß gemacht. Super Sache. Vielen Dank. Also Jungs, hat mir auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Hat mich gefreut, dabei sein zu können. Und ne, haut rein, macht einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Und wir wünschen dir natürlich auch noch viel Glück bei deinen nächsten Matches und wir sehen uns dann bei der Triangle League. Hoffentlich, ja, in Oberhausen, genau. Ja. Ich bin ja immer dabei, muss nur die Augen Sehr aufhaben. gut. Wie gesagt, vorbildlich, finde ich gut. Ich bin der im Carsten Beck Aber jetzt T-Shirt. muss ich noch mal eine Frage stellen, kurz zum Ende, einmal andersrum. Wer von euch ist in Hamburg dabei? Oh, schwierig. Also wir kommen ja aus NRW, deswegen. Ja, ich komme ja aus Hamburg. Ja. Ich muss Ich ja komme ja auch sagen, von NRW. ich hatte ja schon mit The Mac auch ein Interview beim anderen Podcast, beim KayFabe-Podcast, weiß ich nicht, inwiefern ihr euch da gegenseitig informiert, wenn ihr Interviews habt. Und da hat er uns auch schon eingeladen. Also ich bin da schon am Überlegen, ob ich da jetzt tatsächlich mit der Bahn ankomme. Ja, also sehr gut. Ey, das gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, da kannst du noch ein bisschen Überzeugungskraft leisten bei ihm. Dass das Ich da streng mich an. geht. Auf welchem Gruppenticket und dann Hummel Hummel, was war's? Da ich in den nächsten Wochen während der Schulpause arbeiten gehe, werde ich wohl genügend Geld zusammenbekommen für die Show. Also. Vorbildlich, finde ich gut. Na gut, dann war's das mit dem Interview. Noch einmal ein herzliches Dankeschön und wir wünschen dir noch einen schönen Abend und ja, ihr hört uns bei Wrestling Replay natürlich im Laufe der Woche mit weiteren Analysen zu WWE und TNA Wrestling Shows. Wir bedanken uns und bis dann, ciao. Ciao. Ciao.